1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ganz pünktlich melden wir uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50. Wir sind hier live im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. Ja, oder ihr mailt domian@wdr.de und bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer auch mit reinzuschreiben. Wir beginnen mit dem Ossi heute Nacht und er ist 38. Hallo. Nee, Domian, das ist der Rossi. Ach, der Rossi, entschuldige. Ja. So, und der ist aus Berlin. Aus Berlin und der Rossi ist 38, das stimmt aber. Ja, das stimmt. Sehr gut. Ja, ja. So, Rossi 38 aus Berlin, was ist dein Thema? Mein Thema ist, meine Freundin hat vor ungefähr 2 Monaten auf Facebook mit mir Schluss gemacht. Ach, sag bloß. Ja. Wie lange wart ihr denn zusammen? Ein Jahr. Ein Jahr? Ja. Und das hat alles ganz super angefangen. Wir haben uns im letzten Jahr kennengelernt. Aber das war auch eine reale Beziehung, nicht nur irgendeine... Ja, ja. Keine Cyber-Beziehung. Nein. Klar, total real. Wir haben uns ja jede Woche gesehen. Ja. Und das war so, wir haben uns im letzten Jahr kennengelernt. Ja. Und das war alles ganz toll und Partystimmung über den Sommer und so weiter. Wie habt ihr euch kennengelernt? Übers Internet auch, im Chat. Oh. Ah ja, okay. Und das Internet gibt's, das Internet nimmt's. Ja. Okay, erzähl mal weiter. Ja, und dann kam eben halt der Winter irgendwie und da kann man ja eben halt nicht mehr so wieder rausgehen und irgendwelche Sachen machen. Dann beschränkt sich das dann meistens dann irgendwie auf die Couch zu Hause. Naja, in Berlin kann man viel im Winter auch machen, habe ich gehört. Ja, nur wenn man es dann richtig plant oder wenn man es dann richtig will, wenn das dann einfach nur so heißt, naja, dann komm erstmal vorbei. Ja. Und dann sehen wir mal, dann ist das eben halt was anderes. Naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war so gewesen, dass sie in diesem Jahr, im April war das gewesen, einen Wasserschaden in ihrer Wohnung gehabt hat. Mhm. Und sie musste umziehen. Ja. So, und dann hatten wir erstmal richtig viel Trouble. Ich habe mich darum bemüht, die Briefe an die Hausverwaltung zu schreiben, dass das auch alles klar geht, dass sie eine neue Wohnung bekommt. Und also, man hat den Alltag miteinander geteilt, du hast dich für sie eingesetzt und die Stimmung war gut. Ja, so könnte man das sagen. Und wir haben ja nicht zusammen gewohnt und wir sind auch mehr oder weniger 20 Kilometer auseinander gewesen. Aber ich habe mich jeden Tag um sie gesorgt und wir waren auch jeden Tag am Telefon miteinander zusammen. Kam denn jetzt diese Schlussmach-Mail via Facebook, kam die aus heiterem Himmel? Ja. Absolut. Absolut. Was stand denn konkret in der Mail drin? Domian, das war keine Mail, sondern es war so. Ich wird jetzt nochmal eine Runde kompliziert. Ich habe gemerkt, dass sich da bei ihr irgendwie was getan hat, weil wir nochmal telefoniert hatten und dann bin ich zu ihr nach Hause gefahren, da war sie aber gar nicht da, habe ihr eine CD in den Briefkasten gedonnert, wo ich ihr nochmal so ein Liebesgeständnis aufgenommen hatte. Mhm. Und am nächsten Tag, und das war ein Sonntag, da stand auf Facebook, dass sie in einer Beziehung mit einem neuen Kerl ist. Ach so, das war gar keine persönliche Nachricht an dich? Nee. Sondern sie hat es auf deiner Seite oder ihrer Seite gepostet? Richtig, ja. Auf welcher Seite? Auf deiner oder ihrer? Nee, auf ihrer. Auf ihrer, da kann man ja angeben... Das ist ja noch krasser. Beziehungsstatus und dann... Das ist ja noch krasser. ...auf einmal in Beziehung mit. Das ist ja absoluter Hammer. Das heißt, sie hat ja persönlich, für die Leute, die mit dem Facebook nicht so vertraut sind, sie hat ja persönlich keine Benachrichtigung geschickt, dass sie nun einen anderen Freund hat und dass sie mit ihr Schluss machen will, sondern sie hat es quasi in aller Öffentlichkeit über dieses Medium mitgeteilt und du hast es durch Zufall gesehen. Richtig, genau so ist es. Hast du sie denn danach angerufen, angesprochen, besucht oder irgendwas gemacht? Auch. Ich habe sie angerufen, ich habe sie angemeldet, ich habe ihr zig SMS gesendet, ich habe ihr zig Mails gesendet, keine Reaktion ist darauf gekommen. Ist die Dame so ungefähr in deinem Alter? Ja, die ist ein Jahr jünger als ich. Ey, das ist wirklich krass, finde ich. Mit 38, finde ich, sollte man schon ein bisschen Stil haben und auch Mut, offen zu reden. Wenn das vielleicht jetzt einem 16-, 17-Jährigen passiert wäre, würde man sagen, ja, okay, ist halt so. Aber in eurem Alter ist das keine Art, miteinander nach einem Jahr, vor allen Dingen nach einem Jahr, so Schluss zu machen. Das heißt, du hast bis heute nichts von der mehr gehört? Doch. Doch. Aber jetzt vor ein paar Tagen, nachdem ich sie mit, also wie ich ja schon sagte, mit Mails bombardiert habe und ich habe ihr auch Briefe geschrieben, weil ich ihr über den Chat gesagt habe, dass ich das persönlicher finde als bloß ein Telefonat oder eben halt irgendwie eine blöde E-Mail oder eine SMS, da hat sie sich nochmal gemeldet und dann haben wir nochmal ganz normal miteinander gesprochen. Am Telefon? Am Telefon, und ja. Hat sie dir es denn dann begründet, warum sie dich nicht mehr will? Ja, und das ist so gewesen, dass sie dort Sachen angeführt hat, die sie schon lange vorher gestört haben. Zwar schon ein halbes Jahr vorher. Nur wenn sie das vor einem halben Jahr nicht angesprochen hat, wie sollte ich denn das jetzt erst wissen? Was war denn, sag mal ein Beispiel, was hat sie denn, was hat sie gestört an dir? Ja, eine Sache war gewesen, dass meine, ich muss jetzt sagen, Ex-Ex nach Berlin gekommen war. Die wohnt gar nicht in Deutschland, die wohnt in Manila, die wohnt ganz weit weg. Ich habe sie hier so ein bisschen rumgeführt und haben so ein bisschen Sightseeing gemacht. Und das hat sie gestört, weil sie eifersüchtig gewesen ist. Verstehe, aber sie hat damals nichts dazu gesagt. Nein. Sie hat das alles aufgestaut in sich und hat den Mund nicht aufgemacht. Und es war abgesprochen mit ihr. Ich habe ihr das vorher rechtzeitig gesagt, habe gesagt, komm, die kommt hierher. Ich kümmere mich ein bisschen um die und sie hat nichts dazu gesagt. Ist denn die Sache für dich jetzt abgeschlossen? Naja, abgeschlossen ist so eine Sache. Eigentlich nicht. Aber sie ist im Moment mit jemand anderem zusammen. Ja, ja. Ja. Und sie ist mit dem Kerl zusammen, der ihr geholfen hat, die neue Wohnung zu renovieren. Das war ja auch noch so eine Sache. Das heißt, du hast ja gar keine Chance mehr zu hoffen, dass sie zurückkommt. Nein, überhaupt nicht. Das heißt, du musst dich jetzt mehr oder weniger damit arrangieren. Eine Weile wird es vielleicht noch dauern und dann auf zu neuen Ufern. Ja, ja, das sage ich mir ja auch. Nur, Domian, es ist ja so, als dieser Typ aufgetaucht war, das hat sie mir ja auch erzählt, dass es den gibt, dann dachte ich, das ist ein guter Freund, der ihr einfach hilft. Also hat die dich so richtig gelingt? Ja. Kann man wohl vielleicht so sagen, ne? Ja. Aber umso leichter müsste dir der Abschied fallen, wenn sie es so gemacht hat. Habe ich jedenfalls auch noch nie gehört, dass jemand auf diese Art und Weise Schluss gemacht hat. Also man hat ja die diversen Dinge schon gehört per SMS, aber so habe ich es auch noch nicht gehört. Ja, man erfährt immer wieder was Neues. Absolut. Lieber Rossi, ich wünsche dir, dass du bald drüber wegkommst. Ja, danke dir. Und vielleicht ein bisschen weniger Netz demnächst, wenn es um die Liebe geht. Ja. Aber man weiß es nicht. Eins sagen. Ich weiß, ihr seid keine Dating-Show, aber wenn ein nettes Mädel aus Berlin zuhört... Ungerne. Liebenswerten K.O. Möchte ich jetzt gar nicht weiter hören, Rossi. Wenn wir das jetzt anfangen, machen wir nur noch Kontaktbörse hier. Bitte ich dich sehr um Verständnis. Das mache ich nur bei ganz schwer kranken Leuten, die irgendwas suchen oder so, aber nicht so reine Liebesgeschichten. Okay. Gebongt? Alles Gute. Schöne Grüße nach Berlin, lieber Rossi, und viel Glück wünsche ich dir. Jo, danke dir. Tschüss. Jo, Joe, ciao. Marziella, 31, guten Morgen. Hallo. Hallo. Marziella, um was geht's bei dir? Ja, es geht halt um eine OP, die ich hatte im März. Ja? Ja, wie soll ich sagen? Also ich habe diese Zysten, so Endometriose-Zysten, und dadurch sind die Eierstöcke halt angegriffen und dieses Jahr im März musste halt komplett alles entfernt werden. Was man so Totaloperation nennt? Richtig, ja. Genau. Das Ganze hat aber 2009 schon bei mir angefangen. Da haben sie das erste Mal das festgestellt und haben ihren halben Eierstock weggenommen. Dann letztes Jahr im März habe ich dann den kompletten linken Eierstock verloren und dieses Jahr halt komplett den Rest dann halt. Das heißt, du kannst nicht mehr schwanger werden? Richtig, ja. Hast du denn schon ein Kind? Ja, habe ich. Eins? Ja, ja. Richtig. Aber du bist ja erst 31 Jahre alt. Wie ist denn das jetzt für dich, dass du nie wieder ein Kind bekommen wirst können? Nicht gut. Also ich komme damit ganz schwer zurecht. Bist du in einer Beziehung? Ja. Und was sagt dein Partner oder dein Mann dazu? Also der steht total hinter mir alles. Der hat mich auch während der OP begleitet und danach auch. Aber ich muss dazu sagen, also ich fühle mich nicht zu 100% mehr als Frau. Das hört man ja leider. Das hört man ja leider immer wieder, wenn Frauen solche Eingriffe hinter sich haben, was natürlich völliger Unsinn ist, sich nicht mehr als Frau dann zu fühlen. Man ist ja nicht nur Frau deshalb, dass man gebärfähig ist. Das ist ja nicht die Definition einer Frau. Oh nee, das nicht, aber es fehlt halt was. Mhm. Also vom Körper her. Und daher denkt man, ja, es ist wie beim Auto. Ich meine, wenn da der Auspuff oder irgendwas fehlt, ist es auch kein Auto mehr irgendwie, ne? Naja, gewagter Vergleich. Wie geht es dir denn körperlich im Moment? Ja, also körperlich ist es schon besser, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt halt immer sehr starke Schmerzen, dadurch auch die Zysten auch sehr gedrückt haben. Mhm. Gut, körperlich geht es, aber halt seelisch ist es halt auch sehr schwer. Wie ist es mit der Sexualität? Kannst du schon welche haben oder geht das noch nicht so gut? Ja, das funktioniert, aber die Nachfrage danach, also die ist anders, also das ist alles ein bisschen anders geworden seit der OP. Was heißt die Nachfrage danach? Ja, also wie soll ich das sagen? Ich meine, dieses Verlangen meine ich jetzt. Du hast weniger Lust dazu. Ja, das ist nicht mehr so groß. Weil es ist trotzdem immer wieder schön, wenn es dazu kommt. Klar, keine Frage. Das hat sich nicht geändert. Aber die Lust dazu. Also es hat jetzt auch nichts an Orgasmusfähigkeit verändert, zum Beispiel? Nein. An Erregbarkeit, alles ist so genau wie vorher? Ja. Wie alt ist dein Kind, das du hast? 12 Jahre. Ist das gemeinsame Kind von deinem jetzigen Partner? Nein, leider nicht. Ja. Und wie lange bist du mit deinem jetzigen Partner zusammen? 2 Jahre. Ich meine, du kannst ja froh sein und glücklich sein, dass du schon ein Kind hast. Ja, das bin ich auch, klar. Und das haben ja auch viele gesagt. Ja, aber es ist viele, schwer, damit umzugehen. Ne? Natürlich, aber es gibt ja viele Frauen in deinem Alter, die eben noch kein Kind gehabt haben, die sie noch nicht haben und das noch ein bisschen geschoben haben, schwanger zu werden. Dann ist es, glaube ich, noch härter. So kann man ja sagen, okay, ich habe ein Kind. Und vor allen Dingen, was ich ja auch ganz wichtig finde, ist, man hat damit ja wahrscheinlich eine schwerwiegendere Krankheit verhindert. Ja. Ne? Wenn der Eingriff nicht vollzogen worden wäre, hätte das ja vielleicht auch schlimmer oder gar bösartig werden können. Ich weiß es nicht. Ja, das haben sie mir auch gesagt. Also da haben sie rechtzeitig eingegriffen. Weil ich hatte nach der ersten OP, haben sie auch festgestellt, dass es aber gutartig war. Das waren auch Metastasen irgendwie. Ja. Hat sich was gebildet, aber es war Gott sei Dank gutartig. Ja, und die letzten beiden OPs, also das war schon höchste Eisenbahn. Siehste? Also, dass das gemacht wird. Siehst du? Das heißt, du hast jetzt dein Leben unter Umständen gerettet und du hast deine Gesundheit wiederhergestellt. Ja, ist richtig. Du hast eine glückliche Beziehung, das habe ich gerade so rausgehört. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und du hast dann ein Kind, auf das du stolz bist, das 12 Jahre alt ist. Ja. Das sind ja alles positive Sachen, die muss man dem ja entgegenstellen, der Traurigkeit, dass du jetzt kein weiteres Kind kriegen kannst. Muss man ja ernst nehmen, das nehme ich auch sehr ernst. Aber das andere wiegt ja auch sehr schwer. Also das Positive hat ja auch ein großes Gewicht, was ich gerade gesagt habe. Ja. Ja, wie gesagt, nur es ist halt seelisch halt. Ne? Also ich komme damit, ich habe noch nicht ganz damit abgeschlossen. Ich denke auch immer wieder dran, die ganzen positiven Sachen, die ich habe. Aber es ist irgendwie nicht so stark, es reicht irgendwie nicht ganz aus. Also ich muss ständig daran denken und mein Sohn hat auch immer gefragt schon und da habe ich gesagt, ja, das tut mir leid und ich sage, ich wollte nie, dass er ein Einzelkind wird und so wie ich es bin und ja, ich konnte den Wunsch leider nicht erfüllen, dass er noch ein Geschwisterchen kriegt, was mir auch sehr leid tut. Aber ich ziehe jetzt nochmal den Vergleich, was hätte sein können. Er ist ein Einzelkind, aber er hat seine Mama. Ja, ist richtig. Also eine schlimmere Variante wäre ja gewesen, dass er die Mutter auch verliert durch eine sehr, sehr schwere Erkrankung. Das stimmt. Gibt es denn nach solchen Operationen, wird da nicht von Seiten der Kliniken oder der Gynäkologen auch so eine seelische Betreuung angeboten? Vielleicht? Nein, haben sie mir nicht angeboten. Fände ich eigentlich nicht schlecht, weil das geht sicher vielen Frauen so. Ich habe es ja gerade auch gesagt, ich habe es öfters schon gehört. Wir machen uns mal schlau, Marciella, im Hintergrund, ob man dir was anbieten kann. Ja. Es müsste ja keine großartige Therapie sein, nur mal so ein paar Beratungsgespräche oder einfach ein paar Beratungsgespräche. Ja, das würde wahrscheinlich auch schon helfen. Das glaube ich auch, ja. Das könnte dir schon helfen. Und was du selbst machen kannst, ist natürlich, dass du immer wieder die schönen Sachen dir vor Augen führst, die du in deinem Leben hast. Ja. Was machst du beruflich? Weil im Moment leider nichts. Ja. Ja, das ist es ja. Aber das wird sich sicherlich auch noch irgendwie hoffentlich wieder hinbewegen. Marcella, wir überlegen mal im Hintergrund und du wirst von meinem Psychologen, dem Inga, gleich angerufen und der wird dir dann hoffentlich was an die Hand geben können. Super. Ja, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich. Alles klar, danke. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Schön, tschüss. So, meine Lieben, morgen ist Thementag. Unser erstes Thema nach der Sommerpause. Als Thema, als Schwerpunktthema. Das wird heißen morgen, diesen Geruch vergesse ich nie. Ich möchte gerne mit euch über extreme Gerüche reden. Gerne mit Leuten, die eine extreme Geruchserfahrung gemacht haben. Im Bereich Krankheit, Tod, vielleicht durch Feuer ausgelöst, der Geruch oder ein bestimmtes Parfüm oder Verwesung, Sex, ich sag mal so ein paar Stichworte. Oder verbindet ihr vielleicht mit einem besonderen Erlebnis, einem extremen Erlebnis, einen gravierenden Geruch? Wenn das so ist und ihr mir davon erzählen wollt, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr oder natürlich auch gerne während der Sendung. Das Thema morgen heißt, diesen Geruch vergesse ich nie. Habt ihr eine extreme Gerucherfahrung schon in eurem Leben gemacht? 0800 220 50 50, das ist die Telefonnummer dann auch für morgen. Heute Freitemnacht und hier ist Harald, 34. Guten Morgen, Harald. Ja, guten Morgen, Domian. Harald, um was geht's bei dir? Ich habe Probleme, eine Frau zu finden. Generell oder zurzeit? Generell. Generell? Ja. Wie oft, oder ich frage anders, hattest du schon mal eine Beziehung? Nein, ich hatte noch nie eine Beziehung. Auch noch nicht verliebt gewesen? Nein. Auch noch keinen Sex gehabt? Auch nicht. Ach, gar nichts? Ja. Nicht verliebt gewesen? Genau. Auch nicht heimlich verliebt gewesen? Auch nicht. Wie kommt das? Alle Menschen sind doch irgendwie heimlich schon mal verliebt. Auch wenn nichts draus wird. Ja. Hast du eine Idee? Da fällt mir jetzt gar nichts so ein. Hast du denn eine Sehnsucht danach? Ja, eine Sehnsucht habe ich danach. Hast du auch eine Sehnsucht nach Sexualität? Ja, auch. Du bist ein Mann von 34 Jahren. Wie gehst du denn mit deiner Sexualität, die du ja nun hast? Kann man ja nicht wegzaubern. Wie gehst du damit um? Ja, ich muss ja damit leben. Befriedigst du dich selbst? Nein, das mache ich nicht. Das machst du auch nicht? Warum nicht? Sag's, wir können hier offen reden, das ist völlig egal. Ja, es fehlt was. Was fehlt? Die Nähe und der Sex halt. Ja, das habe ich schon verstanden. Hast du dich noch nie selbst befriedigt? Doch schon. Also du weißt, was ein Orgasmus ist? Ja, das weiß ich. Wie hat dir das gefallen? Das hat mir gut gefallen. Wie alt warst du denn, als du das erlebt hast? 18 so. Und dann hast du das danach nie wieder gemacht? Ja, genau. Weil? Ja, weiß ich nicht. Wenn es dir gefallen hat, liegt es eigentlich nahe, dass man das dann, wenn man schon keine Beziehung hat, dass man das dann alleine macht. Ja, stimmt. Aber irgendwas hält dich davon ab. Ja. Hast du ein schlechtes Gewissen dabei? Ja, ich habe ein schlechtes Gewissen dabei. Warum? Weiß ich nicht. Streng dich mal an. Wenn man schlechtes Gewissen hat, kann man das irgendwie sagen, warum man das hat? Bist du religiös? Ja, das bin ich. Wo und wie bist du religiös? Ja, das musst du mir da beantworten. Wenn du religiös bist, musst du mir diese Frage beantworten können. Bist du noch da? Hallo? Hallo? Entweder ist Harald weg oder Harald schweigt. Jetzt ist die Leitung weg. Das tut mir leid. Dann machen wir weiter mit Dagmar. Und Dagmar ist 62. Guten Morgen, Dagmar. Hallo, Domian. Hallo, Dagmar. Ich bin 63, ach, muss ich gestehen. Das habe ich dich so jung gemacht. Ja, es wäre schön. Nee, Domian, wir hatten schon mal Anfang des Jahres gesprochen. Ja. Und zwar hatte ich dir erzählt, dass mein Mann nach 40 Ehejahren beschlossen hatte, die Scheidung einzureichen. Ja. Auch im Zusammenhang damit, dass er also sein geerbtes Haus verkauft hat für 330.000 Euro. Und dann beschlossen hat, dass man das ja, da das sein eigenes Erbe ist, auch für sich verbraten kann. Und die Gattin dann mal, wie mein Anwalt sagte, kurzfristig billig entsorgen kann. Das hat mich also sehr viele Tränen, sehr viele psychische Kurven gekostet. Nochmal eine Frage zu dem Haus. Hattet ihr zusammen euch das Haus nicht aufgebaut? Nein, nein, das war sein Erbe von seiner Mutter. Wir haben aber 14 Jahre darin gemeinsam gelebt. Ah ja. Wir haben 14 Jahre... Und das wurde dann nie auf die Eheleute übertragen, sondern war immer sein Eigentum. Richtig, und das war mein Fehler, dass ich damals mich nicht habe ins Grundbuch mit eintragen lassen. Genau, genau. Das war mein Urvertrauen in diesen Mann, mit dem ich ja auch schon durch Asien gedüst war. Wir haben 6 Jahre in Japan und in Thailand gelebt und es war alles vom Feinsten. Und ich war immer seine Liebste und ich habe ein Urvertrauen gehabt und das war natürlich mein großer Fehler. Und als dann diese 40 Jahre um waren und dann hatte er 08, das hatte ich damals auch schon erwähnt, seinen Job verloren und gingen sehr magere Jahre los. Und die haben uns, sage ich mal, wie soll man das ausdrücken, sehr viel Streit verursacht. Mhm. Denn man kann nicht davon ausgehen, dass finanzielle Notlagen einen zusammenschweißen, sondern ich bin der Meinung, die hacken einen ziemlich brutal auseinander. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass Notlagen Leute zusammenschweißen. Liegt natürlich auch an den Menschen dann und natürlich, am Hintergrund und so weiter. Das ist klar, aber wenn es schon vielleicht irgendwo im Hintergrund Dinge gegeben hat, kann es auch sein, dass da vielleicht Sachen unterm Teppich plötzlich hervorkommen, die vielleicht vorher mal darunter gekehrt worden sind. Und ich glaube, so war es bei uns. 40 Jahre, ne, wart ihr zusammen? Ja, wir sind jetzt 41 Jahre verheiratet und immer noch nicht geschieden, was auch in Ordnung ist. Hat er denn eine neue Freundin? Nein, nein, absolut nicht. Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt heute? Das ist der Grund meines Anrufes. Mir geht es inzwischen psychisch sehr gut. Du hattest mir damals ja auch geraten, mir einen Psychiater zu nehmen. Das habe ich getan. Ich nehme auch Antidepressiva, die mir sehr gut auf die Füße geholfen haben, denn die Tränen sind versiegt. Du wirkst auch sehr, sehr lebensfroh wieder. Ja, und, bin ich auch. Ja. Domian, ich bin es wirklich. Ich habe weder einen neuen Partner noch irgendwas, sondern ich habe einfach gelernt, gut allein zu sein. Ja, was ist denn eigentlich aus dem Geld geworden? Hat er dir wirklich nichts abgegeben davon? Nein. Nein, gar absolut nichts? Nein. Boah, nein. Ist das heftig. So, und es ist jetzt so, ich habe einen recht guten Rechtsanwalt, der immer noch für mich kämpft. Mein Mann möchte mich also auf die niedrigste Stufe setzen, die man überhaupt sich nur denken kann. Und mein Anwalt kämpft natürlich, er spuckt ihm, sage ich mal, einfach immer wieder in die Suppe. Und das ist mir auch nur recht. Und jetzt und das ist eigentlich auch ein Grund meines Anrufs. Ich habe wieder ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Sohn. Das war mal sehr abgekühlt, weil mein Sohn sich von meinem Mann hat auf Kreuzfahrten und so weiter mitnehmen lassen und dadurch natürlich auch, wie sagt man? Ich erinnere mich an die Kreuzfahrten. Das fand ich schon sehr kurios damals. Ja, ja. Ja, genau. Es gibt aber nur den einen Sohn, ne? Ja, wir haben leider nur den einen. Ich hätte gerne mehr gehabt, aber nun, das sind so Dinge, die, das würde ein neues Thema beinhalten, aber egal. Also, jetzt ist es tatsächlich so, ich habe von meinem Sohn erfahren, dass mein Mann jetzt zu einer in eine Entzugsklinik gehen muss, weil er alkohol- und tablettensüchtig geworden ist. Du hast mit ihm keinen Kontakt mehr? Mit meinem Mann überhaupt nicht. Gar nichts. Das habe ich nur von meinem Sohn unter dem Siegel der Verschwiegenheit erfahren. Hat er denn, als ihr zusammen wart, schon Probleme mit Alkohol gehabt? Absolut, ja. Absolut, ja. Absolut, ja. Also ist das gar nicht so eine Überraschung für dich? Nein. Nur ich habe damals immer, sage ich mal, einen Bremsklotz reingehauen, indem ich ihn kontrolliert habe. Das hat er dann aber damals als Stasi-Verhalten bezeichnet. Ich habe also Flaschen gefunden, überall im Keller, im Garten und so weiter, wie das so üblich ist bei Trinkern. Und nachdem wir uns räumlich getrennt hatten, Anfang 010, hat er natürlich keinerlei Kontrollmomente mehr gehabt und hat dann diese Dinge übertrieben und damit eben auch seine Gesundheit so geschadet, dass er mittlerweile am Ende ist, am absoluten Ende. Mein Sohn sagte heute zu mir, er ist nur noch am Zittern, er ist ein Bündel, ein Nervenbündel und wird am Donnerstag in die Klinik eingeliefert. Tut dir das leid? Ja, was soll ich jetzt sagen? Die Wahrheit. Die Wahrheit ist die, dass es mir einerseits leid tut und andererseits empfinde ich eine gewisse Genugtuung, weil er, wann immer ich, auch in diesen Zeiten, als wir noch zusammen lebten und ich war auch nicht ganz frei von, sage ich mal, einem Glas Sekt oder auch einem zu viel, da hat er mich natürlich gerne zur Schnecke gemacht und hat gesagt, ja, du bist ja. Und da, er hat also auch allen Leuten, ob sie es hören wollten oder nicht, gesagt, ich sei eine Alkoholikerin, ich wage es zu bestreiten. Und jetzt hat sich das Schwert natürlich gegen ihn gerichtet. Also er hat es in der Brust. Und ich wage zu behaupten, dass auch du in dieser Situation nicht ganz frei von einer gewissen Häme wärst. Das mag durchaus sein. Ich erahne ja nur eure Geschichte, dass man ist ja kein Heiliger. Nee. Dass man da ganz entrückt das dann beurteilen kann. Geht es dir finanziell denn auch einigermaßen? Kommst du über die Runden, sagen wir so? Jein. Ich habe also sehr viel Familienschmuck verkaufen müssen. Ich kriege von ihm nur einen lächerlichen Betrag und Beitrag zu meinem Leben. Und ich habe noch meine Mutter, die aber schon über 90 ist, die mich auch teilweise ein kleines wenig unterstützt. Also es ist nicht wirklich zum... Aber trotz allem sagst du, es geht mir eigentlich recht gut. Ja, weil ich einfach diesen Druck los bin. Vor allen Dingen im Verhältnis zu unserem letzten Gespräch geht es ja viel, viel, viel besser. Ja. Und das ist immer auch wieder eine schöne Rückmeldung, dass jemand, ich finde das ja immer eine Katastrophe, wenn man so viele Jahrzehnte verheiratet war und das endet dann in so einem Desaster. Ja. Dann stürzt man auch ein. Das ist auch verständlich, finde ich. Ich war diejenige, die zuerst eingestürzt ist. Ja. Und das tat mir für meinen Sohn unendlich leid. Das glaube ich. Und jetzt ist mein Sohn auf der anderen Seite. Also er weiß, dass es mir gut geht und er erlebt mich ja auch so. Und jetzt muss er wiederum meinen Mann stützen. Weißt du, dass ich das schön finde, dass du dich nochmal gemeldet hast? Weil ich glaube, dass du da auch vielen Leuten Mut machen kannst, die in einer ähnlichen Situation sind, nach einer langen Ehe und gar nicht mehr die Hoffnung und den Mut haben, das wird schon wieder. Aber es kann auch schon wieder werden und es kann auch wieder bergauf gehen. Aber Domian, weißt du, da muss ich aber auch noch eins dazu sagen. Ich bin umgeben von einigen sehr treuen und lieben Freundinnen. Ich sage Dinnen, also das sind also keine männlichen. Das ist aber wahrscheinlich nur Zufall. Ich habe einige sehr liebe Freundinnen. Die helfen dir dabei. Und die unterstützen dich. Immer gesagt haben, du schaffst das. Sehr gut. Und da bin ich so dankbar dafür. Und die sind jetzt ganz stolz auf mich und sagen, Dagmar, du bist richtig toll. So, weißt du was, Dagmar? Ich bin auch stolz auf dich. Oh, du bist lieb. Freue mich sehr, dass du nochmal angerufen hast. Ja, du und wünsche jede Nacht deine Sendung. Das freut mich. Und wünsche dir wirklich, dass es weiter bergauf geht und dass du dich noch mehr stabilisierst. Ja, und ich bin auf einem ganz super Weg und ich möchte jetzt ein Autogramm von dir. Sehr gerne. Du legst auf, wir rufen zurück wegen deiner Anschrift. Danke. Und alles Gute. Danke Tschüss. Dir. Ja? Tschüss. Tschüss. Hier ist Nadine und die ist 32. Guten Morgen, Nadine. Guten Morgen, Domian. Ich grüß dich. So, Nadine, über was reden wir beide? Ja, bei mir wurde Ende 2009 Leberzirrhose diagnostiziert. Mit 32? Mit 32, genau. Ja, es ist ein sehr untypisches Alter, aber ein perfektes Alter, um zu sagen, Alkohol. Genau, meine erste Frage jetzt, bist du Alkoholikerin? Nein, gar nicht. Gar nicht? Also, nein, gar nicht. Ich wurde immer, die erste Frage ist dann, wie viel haben Sie getrunken? Pro Woche, pro Tag, pro Minute? Also, die wollen ja wirklich alles wissen. Mhm. Dann meinte ich kann nicht sagen, dass ich nie getrunken habe. Ich war genauso jugendlich wie ihr. Ich bin genauso mit meinen Freunden weggegangen. Na klar, waren wir mal im Cocktail, war's. Wir sind auch in die Disco gegangen, aber es war nie. Oder haben wir abends ein bisschen Wein getrunken. Alles im normalen Bereich. Im normalen Bereich, genau. Und die wollten dann halt immer alle sagen, die Ärzte, na, aber so wie ihre Leber aussieht, die müssen doch eine Flasche Wein jeden Tag trinken, so ungefähr. Da meinte ich halt, Moment mal, also ist ja schön, dass meine Leber so aussieht, aber wo sind die Werte? Wo zeigt es mir, was schwarz auf weiß, wie dass hast es du, daran liegt? Ja, wie hast du denn das überhaupt bemerkt, dass mit der Leber was nicht stimmt? Na, eigentlich war ich kurz zuvor im Krankenhaus zu einem gynäkologischen Eingriff und der Eingriff selber war nicht schmerzvoll, aber die Heilung danach, die Heilungsphase, die dauerte 4 Wochen, da lag ich wirklich nur im Bett und dann ging es mir eigentlich da wieder recht gut und dann fing es an, dass ich Bauchschmerzen bekam, meine Beine ganz dick wurden, ich ganz schwach wurde, ich innerhalb kürzester Zeit enorm abgenommen habe. Ah ja, und gut, da waren alle Warnungen. Alle Warnungen waren auf rot gestellt. Wenn man ich war eigentlich nie der Mensch, der irgendwie zum Arzt gegangen ist und habe das natürlich so weit wie möglich nach hinten geschoben und bin dann aber irgendwann per Einweisung hat mein Vater mich dann ins Krankenhaus gebracht. Und da wurde das diagnostiziert. Wenn man die Diagnose bekommt, Leberzirrhose, denkt man da im ersten Moment, so das war's dann, ich werde sterben? Ja. Eindeutig, weil man ja einfach, man hört ja immer nur Leberzirrhose, Organspende, also da kommen so viele Gedanken auf einmal zusammen. Ja, Leberzirrhose ist nicht heilbar. Kommt drauf an, die Leber ist das einzige Organ im Menschen, was sich regeneriert. Ja. Aber in meinem Zustand, meine Leber ist ungefähr so kaputt, sage ich mal, von der Struktur her, dass es halt nicht heilbar ist. So, im Jahre 2009 ist die Diagnose ausgesprochen worden. Heute haben genau, wir... Genau, Ende, also Dezember Ende. 2009. So, jetzt haben wir bald Ende 11. Genau, wie geht es dir? Habe ich dann immer so die Phasen gehabt, wo es mir enorm schlecht ging. Also wieder enorm viel Wasserablagerung in den Beinen, das geht dann ganz schnell. Bin zwar bei meinem Hausarzt gewesen, aber das war halt nur nach Allgemeinärztin. Die war halt nicht spezialisiert drauf. Die hat mir zwar meine Medikamente verschrieben, aber ich wurde nie irgendwie medikamentös eingestellt. Und Ende 2012 war es dann ganz böse. Da hatte ich dann wieder diese ganzen Symptome. Bin wieder ins Krankenhaus und... Also 10, nicht 12. 10 dann meinst du, ja? 2011, Entschuldigung. Genau. Das war dann, also es zog sich so hin und Ende 2010, genau. Im Dezember, am 17., bin ich dann wieder mit den ganzen Symptomen ins Krankenhaus und ich weiß noch, da konnte ich gar nicht mehr laufen, da hat mein Vater mich quasi tragen müssen ins Krankenhaus. Also eine schwerwiegende Entwicklung. Wie geht es dir heute? Sehr gut. Sehr gut? Ja, also wie kommt es? Das hört sich zwar total lächerlich an. Ich bin 2012 ins Koma gefallen, Ende 2011. Bist du denn? Blutarmut, ich habe Blutkonserven bekommen, alles. Du bist nicht transplantiert worden? Noch nicht. Wie gesagt, ich wurde 2011, danach hatte ich eine 6-wöchige, 8-wöchige Reha, weil ich nicht mehr sprechen konnte, ich konnte nicht mehr laufen durch das Koma, alles. Luftröhrenschnitt, Lunge ist zusammengefallen, also das ganze Programm durch, 8 Wochen lang. hat mich da super erholt in der Reha-Klinik. Also die haben super Arzt. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Das klingt alles hochdramatisch. Die Leber ist ja komplett kaputt, wie du es gerade beschrieben hast. Du hast diese schweren Einbrüche gehabt, wie du es auch gerade beschrieben hast. Haben immer alle gesagt, die ist so kaputt, da kann man nichts mehr machen. Wie kann es denn dann sein, dass du heute sagst, mir geht es sehr gut? Na, es ist auch eine Kopfsache, die dabei spielt. Also zum Beispiel habe ich eine super Familie, einen super Lebensgefährten, den bin ich seit 10 Jahren zusammen. Und ich habe jegliche Unterstützung von ihm bekommen. Okay, das glaube ich schon, dass das natürlich sehr viel ausmacht. Aber wenn die Leber kaputt ist, ist die Leber kaputt. Also sehr gut in dem Sinne, ich habe gelernt, mit meiner Krankheit umzugehen, weil ich sie respektiere. Also ich habe gelernt, damit zu leben. Ich weiß jetzt, wie ich damit zu leben habe. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, sonst verstehe ich das alles gar nicht. Wartest du denn auf ein Spenderorgan? Ich bin jetzt letzte Woche Freitag aus dem Krankenhaus gekommen, habe mich freiwillig gemeldet bei meinem Arzt, wie komme ich auf diese Transplantationsliste. Da steht man ja nicht einfach so drauf. Und da gibt es ein Programm, das heißt LTE-Evaluierung. Da muss man, also 18 Tage war ich im Krankenhaus und dann wurde wirklich von jedem Spezialisten untersucht. Also von der Haarwurzel an. Ich war bei Urologen, bei Herzarzt, bei Zahnarzt, bei Kieferchirurgie. Also überall. Weil kein Entzündungsherd praktisch im Körper sein darf. Verstehe. Also du wartest, quasi ist das jetzt abgeklärt und du wartest auf ein neues Organ. Ich stehe seit Freitag auf der Liste und warte jetzt auf ein Organ. Wenn du kein Organ bekommen würdest, welche Lebenserwartung hast du noch? Ja, jetzt kommt der Hammer. In dem Krankenhaus durch diese ganzen Untersuchungen wurde festgestellt, das erste Mal, oh Frau Richter, Sie haben ja recht gehabt, so ungefähr. Es ist nicht alkoholbedingt und zwar habe ich Thrombose in der Lunge, in der Leber. Eine Thrombose in der Leber? Das heißt, die Leber ist ja praktisch auf 4 Steppen rein, durch einen dicken Schlauch, also ich spreche jetzt mal bildlich, ne? Fließt Blut rein und hinten kommt, muss dieselbe Menge eigentlich wieder rauskommen. Die Äderchen in der Leber bei mir sind aber verstopft. Dadurch staut sich das Blut vorne. Ist das eine Erberkrankung? Oder wie kriegt man das? Das ist halt, mir wurde jetzt Knochenmark entnommen, Knochenmark. Nicht Mark, ein Stück Knochen, hinten Rückenmark, jetzt habe ich. Und diese Untersuchung dauert aber 10 Tage an, um festzustellen, praktisch im Labor, woran es liegt. Verstehe, aber also meine Frage. Noch ein paar Untersuchungen, stehen noch ein paar Ergebnisse aus. Okay, meine Frage war vorhin gewesen, wenn du jetzt keine neue Leber bekommen würdest, wie hoch ist deine Lebenserwartung? Das kann keiner sagen. Aber, also dadurch, dass man jetzt wirklich weiß, dass es, woran es liegt, bin ich medikamentös super eingestellt. Das ist natürlich sehr hilfreich. Wie gehst du denn grundsätzlich damit um? Du bist eine sehr junge Frau von 32 und hast ja schon knapp zwei Jahre diese schwere Erkrankung, eine extrem schwere Erkrankung, die dich sehr nah an den Tod geführt hat und du immer auch nah am Tod stehst. Wie gehst du persönlich damit um? Also ich sag mal so, durch die Koma-Phase habe ich viel mitgenommen. Deswegen fand ich letzte Woche Mittwoch diese Sendung bei Günther Jauch und Gabi Köster, ziehe ich meinen Hut vor. Weil ich sag mal, gerade wenn so hochkranke Menschen an die Öffentlichkeit gehen, so oder ich wie bei dir jetzt anrufe, ist es eigentlich nur ein Zeichen davon, was man gelernt hat, sich zu akzeptieren, seinen Körper zu akzeptieren, seine Krankheit zu akzeptieren. Und ich denke, jeder Mensch hat das Recht, sich die Zeit zu nehmen. Und das kann man nicht verurteilen oder irgendjemandem sagen. Hast du oft Angst? Nein, die wurden genommen. Wer hat dir die Angst genommen? Meine Familie. Und ich habe gelernt, wer die wahren Freunde sind. Ja, das glaube ich. Und dann halt mein Lebenspartner, der alles für mich tut. Also. In der Tat ist das natürlich, auch in der aller schwersten Erkrankung ist das sicher 50% der Medizin, wenn man so abgefedert ist. Ja. Und so. Ich weiß halt, sage ich mal, meinen Körper einzuschätzen, den ich jetzt zum Beispiel viel Wellness mache. Das Massagen wahrnehme. Ja, also genau. Was das Seelenzufrieden halt auch umbringt. Also Nadine, dann wünsche ich dir von Herzen und sicherlich alle jetzt, die zu uns zuschauen und zuhören, dass du weiterhin so ein schönes und tolles Umfeld hast. Ja. Dass du weiterhin so eine gute Ich liebe dich übrigens. Bitte? Ich wollte nur sagen, dass ich mein Herz liebe. Ja, dass du weiterhin so eine Einstellung zu deiner Krankheit hast und vor allen Dingen wünschen wir dir natürlich, dass du dann auch bald dein Spenderorgan bekommst und dann hoffentlich geht's wieder ganz bergauf und du wirst wieder ganz fit. Das hoffe ich auch. Schön, dass du angerufen hast und alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Danke. Ich wollte dir und deinem Team noch alles Gute. Ihr macht wirklich einen prima Job. Ich habe viel gelacht, viel geweint und freue mich auch schon auf die Sendung morgen. Prima, Nadine. Alles Gute. Tschüss. Okay. Ciao. Tschüss. Guter Hinweis nochmal auf morgen. Morgen heißt das Thema, diesen Geruch vergesse ich nie. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die eine extreme Geruchserfahrung gemacht haben, bedingt durch Krankheit, Tod, Feuer, Parfüm, Verwesung oder Sex. Und ich frage euch, verbindet ihr mit einem besonderen Ereignis einen besonderen Geruch? Vielleicht ein extremes Ereignis, ein extremer Geruch. Wenn das so ist, dann und ihr mir das gerne erzählen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Das Thema heißt, diesen Geruch vergesse ich nie. Ich bin sehr gespannt auf morgen, was ihr da erzählen werdet. Hier ist der Marc und der ist 18. Guten Morgen, Marc. Guten Morgen, Domian. Hallo Marc, um was geht's? Und zwar, ich habe ein Problem und zwar mit dem Nerven am Ende. Du bist mit Nerven am Ende? Ja. Warum? Meine Familie auch. Und zwar wurden wir vor 4 Jahren beim Hauskauf richtig betrogen. Mhm. Was heißt das? Wie groß ist die Familie? Es ist meine Mutter, meine Schwester und ich. Wie alt ist die Schwester? Sie ist 14. 14. Ihr wurdet beim Hauskauf richtig betrogen? Genau. Erzähl mal, was heißt das? Und zwar, wir hatten vor 4 Jahren ein Haus gekauft und mittlerweile hat sich herausgestellt, dass das ziemlich schlimm ist. Und zwar, wir haben Schimmel hier im ganzen Haus und ja, das ist natürlich ziemlich belastend. Mhm. Wie viel habt ihr für das Haus bezahlt? Das weiß ich nicht genau. Mhm. Hat deine Familie, deine Eltern sich verschuldet für das Haus? Ja, meine Mutter hat sich dafür verschuldet. Ja. Mhm. Also das läuft über Kredite alles. Genau. Mhm. Und jetzt ist Schimmel im Haus. Erzähl mal, wie stark ist der Schimmel? Also das ist furchtbar. Das ist eigentlich, wir haben inklusive Keller, haben wir 4 Etagen und das ist schwarzer Schimmel, flauschig an der Wand, vor allem an den Außenseiten, aber auch Decke und Boden, das ist überall. Im ganzen Haus, auch in den oberen Etagen? Ne, in 2 Etagen davon. Na, immerhin in 2 Etagen, also nicht nur im Keller. Ja, und plus Keller. Plus Keller, 2 Etagen plus Keller. Ja, eine Etage und Keller, also 2 zusammen. Ja. Weil die obere ist nur so klein. Also auch in, das ist auch in Räumen, in denen ihr viel seid, in denen ihr euch oft aufhaltet. Vor allem meine Mutter. Schlafzimmer, Wohnzimmer, was ist es? Ja, meine Mutter hält sich da viel auf. Ich bin noch mit der Schule relativ beschäftigt. Mhm. Na gut, und in deinem Zimmer, wie sieht's da aus? Da nicht. Da nicht. Mhm. Ist denn irgendjemand in der Familie krank geworden schon aufgrund dieses Schimmels? Also meine Schwester hat häufig Ausschlag an der Haut. Meine Mutter hat einen chronischen Schnupfen seit ein paar Jahren und ich habe gelegentlich immer Kopfschmerzen. Du sagst, deine Mutter hält sich da oft auf. Ist das im Schlafzimmer oder in der Küche oder wo am schlimmsten? Das ist eigentlich überall schlimm. Im Schlafzimmer kann man kaum noch was machen. Ja. Sie ist hier im Wohnzimmer die ganze Zeit, wenn sie was macht. Und das ist natürlich da auch mit Schlafen und so. Das ist ja. Du sprichst nur von deiner Mutter. Was ist mit deinem Vater? Na, der ist, ich ganz klein war, ist er gestorben. Ach so, das hatte ich jetzt gerade gar nicht verstanden. Also ihr drei wohnt in dem Haus, da ist nicht der Vater auch noch dabei? Nee. Ach so, ich verstehe. Mhm. Was macht denn deine Mutter? Was unternimmt sie? Ich versuche so viel Gegenwert wie möglich zu leisten. Was macht sie? Hier zu Hause versuchen, da irgendwie noch gegen den Schimmel anzukommen, auch wenn es im Prinzip keinen Erfolg haben kann, alleine. Ja. Wie macht sie es denn? Versucht aufzuräumen, die Wände zu reinigen, das halbwegs vom Schimmel zu befreien, damit das nicht ganz so schlimm ist. Verstehe, aber da muss man ja an die Ursachen gehen. Da müsste im Prinzip ein Baufachmann muss in das Haus und sich das anschauen. Eine Drainage wird ja schon helfen. Ja, was auch immer. Es muss ja die Ursache gefunden werden. Und wenn man die Ursache gefunden hat, kann man ja erst richtig dagegen angehen. Wände, die undichten Fenster, das sind... Bitte? Das sind vor allem die Wände und so, dass das einfach nicht gut gemacht ist und die Drainage fehlt einfach. Das ist das Hauptproblem. Ja. Hat denn deine Mutter mit einem Architekten oder einem Baufachmann schon gesprochen? Ja, wir waren ja verschiedene Sachverständige, aber die haben das auch so bestätigt, aber Das war ja auch zu spät dann. Ja. Und weißt du, was eine Grundrenovierung kosten würde? 70.000. Und das habt ihr nicht? Nee. Das heißt, ihr steht jetzt vor dem Dilemma, bleiben wir in einem Haus, was uns krank macht? Genau. Oder verschulden wir uns noch weiter, wenn überhaupt deine Mutter noch mal so viel Geld bekommt? Das ist ja auch die Frage. Ja, nicht, deshalb ist das Problem. Verstehe, großes Problem. Das kann natürlich das ganze Leben, auch das ganze Familienleben bestimmen. Ja. Und damit ist nicht zu spaßen, weil man da unter Umständen sogar sehr schwer krank von werden kann. Ja, eben. Das ist das Problem, was wir haben. Und derjenige, der euch das verkauft hat, hat euch nicht gewarnt und nichts gesagt vorher? Nein, der hat das arglistig verschwiegen. Nur das Problem ist halt, dass wir das jetzt auch nicht mehr kriegen können. Was sagt denn deine Mutter, was sie denkt, wie das jetzt weitergehen soll? Ach, du weißt das ja selber nicht. Also, da bin ich natürlich jetzt nicht die richtige Stelle. Da müsste jetzt eine richtige Bausachverständigungsberatung oder was immer das sein mag, müsste euch da zur Seite stehen. Was auch eine juristische Beratung, was ihr da machen könnt. Wir waren auch beim Rechtsanwalt, das haben wir alles erledigt. Nur der Rechtsanwalt selbst hat auch uns falsch beraten, hat uns damit 3 Jahre lang hingehalten und meinte, wir könnten vom Kauf zurücktreten, aber das hat im Nachhinein auch nicht geklappt. Also ihr hängt so richtig drin? Ja. Du bist Schüler, sagst du? Ja. Merkst du, dass du irgendwie dadurch auch in der Schule schlechter bist? Na, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt keine Vergleichsmöglichkeit, wie es anders ist, aber das belastet mich auch. Marc, ich schlage mal Folgendes vor. Du hast den Fall jetzt geschildert, wir haben es grob verstanden. Ich frage mal mein Publikum, meine Zuschauer und Zuhörer, ob jemand eine Idee hat, wohin ihr euch noch wenden könntet, was man machen kann. Also wenn ich für jede Form von Hilfe dankbar. Genau. Und wenn was kommt, ich bin fast sicher, dass ein paar gute Tipps kommen, die reichen wir an euch weiter. Das heißt, wir würden dich dann wieder anrufen und oder vielleicht auch deine Mutter direkt und die Sachen dann einfach durchgeben, in der Hoffnung, dass wir euch dadurch etwas helfen könnten. Sollen wir so verbleiben? Das ist so meine Idee jetzt, die ich dir anbieten kann. Ja, sollen wir es so machen, Marc? Können wir machen. Gut, dann legst du auf und du wirst einfach von uns in den nächsten Tagen hören. Und wer eine Idee hat, jetzt Marc vielleicht und der Mutter einen Tipp zu geben, bitte mailt uns, domian@wdr.de. Am besten mailt, oder ihr könnt auch anrufen, aber mailt am besten, das ist das Effektivste. Lieber Marc, wir melden uns bei dir. Alles klar. Alles Gute, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, 1:47 Uhr und hier ist die Karin. Karin ist 63. Guten Morgen, Karin. Ja, guten Morgen, Domian. Karin, um was geht's denn? Ich verfolge schon viele Jahre deine Sendung und dachte nie, dass ich auch mal anrufen würde. Ja. Aber leider habe ich seit einem Jahr ein Problem und ich habe immer überlegt, ob ich mal anrufen sollte, aber heute habe ich den Mut gehabt. Was ist das für ein Problem, Karin? Mein Mann hat mich verlassen vor einem Jahr. Und zwar hatten wir ein familiäres Problem. Mein Sohn aus erster Ehe, den er mit großgezogen hat, hat meine Schwiegertochter, also seine Frau, verlassen. Und wir waren sehr nah mit der Schwiegertochter. Wir haben sie geliebt wie eine eigene Tochter. Und wir haben auch einen Enkelsohn. Und wir haben sie dann sehr unterstützt in der Trennungsphase und haben ihr sehr geholfen. Und in dieser Phase war sie sehr depressiv und mein Mann ist ein sehr hilfsbereiter Mann und liebevoller Mann, hat ihr bei allem geholfen und irgendwann habe ich ihn an sie verloren. Ach, du hast ihn an sie verloren? Ja. Wie alt, wie groß ist der Altersunterschied? 22 Jahre. 22 Jahre Unterschied. Und dein Mann ist jetzt mit der... Nein, er ist nicht mehr mit ihr zusammen. Es war jetzt vor einem Jahr, da hat er 8 Wochen bei ihr gelebt. Und dann hat sie ihm bei sich gegenüber eine Wohnung besorgt. Wir sind selbstständig, da hat er sein Büro eingerichtet. Er hat nie den Kontakt zu mir abgebrochen. Und ich habe auch die ganze Zeit gekämpft, um ihn wiederzubekommen. Und er versucht auch jetzt wieder sehr eng mit mir zusammen zu sein, aber sie versucht wahrscheinlich auch. Ach so, so ganz abgeschlossen ist das zwischen den beiden noch nicht? Nein, ist nicht abgeschlossen. Und Ich weiß nicht, wo ich stehe, genau. Du würdest wieder gerne mit ihm zusammen sein? Ja, auf jeden Fall. Du vergibst, weil ich einen wunderbaren Mann hatte. Und du vergibst ihm? Wir waren 25 ihn? Jahre verheiratet. Ich würde das vergeben können. Ja. Es war wohl auch mehr eine, wie soll ich sagen, eine vielleicht eine Versorgungsgeschichte. Das heißt, sie also war sie, nicht, sie, nicht eine reine Liebesgeschichte. Also Versorgung heißt, dass sie scharf auf sein Geld war? Ich weiß es nicht. Ich möchte das so grob nicht sagen, aber ich könnte mir denken, dass sie in ein Loch gefallen ist und wusste, dass er sie nicht im Stich lässt. So, du weil redest, wir immer auf ihrer Seite waren. Ja, du redest ja, du hast ja jetzt Kontakt mit deinem Mann, sagst du. Ja, und ständig. Und ihr redet viel. Ja. Wie ist denn seine Position? Wo steht sein Herz denn zurzeit? Ich glaube, es steht schon bei mir. Aber? Also ich höre viel Positives, aber er zieht sich dann immer wieder, wenn wir sehr nah zusammen sind und viel zusammen unternehmen, zieht er sich wieder zurück in seine Wohnung. Und ich habe immer das Gefühl, dass er ein schlechtes Gewissen hat, auch ihr gegenüber. Haben die beiden denn noch oft Kontakt miteinander? Ja, ja. Dadurch, dass wir ein Enkelkind haben und das Enkelkind ihn sehr liebt. Verstehe. Obwohl er nicht der richtige Opa ist, aber er ist ein wunderbarer Opa. Hast du denn mit dieser Frau auch noch Kontakt? Jetzt wieder nach fast einem Jahr durch das Enkelkind. Wie ist das für dich, diesen Kontakt zu haben? Ganz schwierig, weil sie war wie meine Tochter. Ich habe sie sehr geliebt. Das ist ja eine völlig verwurstete... Ich habe sehr viele liebe Freunde, und die mir helfen. Und die auch sagen, sie bewundern mich, dass ich so stark bin. Aber manchmal bist du auch nicht mehr so stark. Manchmal nicht. Das glaube ich. Das ist ja eine ungeheure Demütigung. Es tut weh. Das tut sehr weh. Hast du denn dein... Ich habe dann eine ganze Zeit mein Enkelkind nicht gesehen. Dann immer wieder zwischendurch. Aber der war mir dann auch richtig fremd, weil er wahrscheinlich auch da nicht gut mit umgehen kann. Hast du ihn denn mal ganz konkret und offen gefragt, ob er für euch noch eine richtige Chance sieht? Ja, er sieht total. Er hat das auch in der Familie gesagt, dass er mich noch liebt. Und dass es für ihn ein Fehler war. Aber dass er nicht von jetzt auf gleich zurückkam. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es gar nicht ursächlich die Schwiegertochter war. Sondern dass es vielleicht auch so eine Lebenskrise war, die ich gar nicht bemerkt habe. Durch was könnte die ausgelöst worden sein, die Lebenskrise? Durch viel Arbeit, weil wir selbstständig sind und er sehr fleißig ist. Du sagst, ihr seid selbstständig. Ja. Im Moment immer noch. Immer noch. Das heißt, ihr beiden schmeißt auch zusammen den Laden? Nein, ich bin nur außen vor. Er ist der Spezialist. Achso, er macht das nach wie vor. Ja, er macht das nach wie vor, und finanziell oder so habe ich auch gar keine Probleme. Aber also er hat dich auch weiterhin. Das ist gar nicht mir so wichtig. Es ist mir viel wichtiger, dass ich hätte gerne wieder diesen alten. Du möchtest die alten Verhältnisse wieder haben. Verhältnis zurück, aber wir sagen alle, der hat sich dadurch natürlich auch sehr verändert. Und ich weiß nicht, ob ich diesen alten, mal in Anführungsstrichen, jungen Mann, er sieht immer noch. Wahrscheinlich wirst du nicht exakt anknüpfen können an das. Diese Ereignisse haben ihn auch verändert. Die haben ihn sehr verändert. Ja. Er fühlt sich, glaube ich, auch schuldig. Dir gegenüber? Mir gegenüber. Hat er denn dir mal versucht zu erklären, was damals genau in ihm vorgegangen ist? Gar nicht. Nein. Da habe ich so viel nachgefragt, aber da kriege ich keine Antwort. Glaubst du, dass Sexualität eine große Rolle gespielt hat? Nein. Glaube ich sicher nicht. Nein. Und immerhin ist die Frau 22 Jahre jünger. Und ja, trotzdem. Ich möchte jetzt nicht so ganz nah drauf eingehen, aber ich glaube nicht, dass das der einzige Grund war. Es war vielleicht ein Grund, um nochmal zu testen, ob es überhaupt noch funktioniert oder ob es noch über seine Männlichkeit. Aber das war, glaube ich, nicht der einzige Grund. Es war wohl mehr seine Lebenskrise, obwohl ich ihn gefragt habe, inwieweit ich daran beteiligt bin, dass ich vielleicht auch Schuld daran habe. Sagt immer, hat er dazu was gesagt? Ich hätte keinerlei Schuld. Es wäre ganz alleine seine Schuld. Das ist natürlich, macht es natürlich noch schwieriger für dich, wenn du jetzt dich verändern könntest oder wenn du wüsstest. Ja, wenn ich wüsste, was ich falsch gemacht habe, würde ich natürlich auch darauf eingehen. Das heißt, der Mann bereut das. Ja. Er sagt, er liebt dich noch und er geht respektvoll mit dir um. Ihr macht viel miteinander, aber er sagt auf der einen Seite aber auch, er kann das nicht so schnell beenden mit der anderen. Genau. Ja, er sagt, es wäre beendet, aber er wäre mit seinem Leben jetzt, dadurch, dass was passiert ist, durcheinander. Und es wäre für ihn schwer, wieder in dieses alte Leben zurückzukommen. Aber Karin, wenn du schon so, sagen wir mal, so gelassen, sage ich mal, mit der Sache umgehen kannst, obwohl es dir schwer fällt sicherlich zwischendurch. Ja, ich habe auch psychologische Hilfe seit einem Jahr. Ja. Ich habe auch ziemliche Phasen hinter mir, wo ich wahrscheinlich irgendeine Dummheit einer gemacht hätte, die mir sonst keiner zugetraut hätte. Aber ich war halt verzweifelt, weil ich so einen wunderbaren Mann hatte. So, aber deine Haltung ist nun mal so jetzt, wie sie ist. Du bist nicht zornig, du hast ihn nicht rausgeschmissen. Nein. Du sagst, ich möchte diesen Mann zurückhaben. Ja. Dann sind ja eigentlich die Grundvoraussetzungen gar nicht so schlecht. Ihr habt wieder Kontakt miteinander. Ihr geht gut. Sehr viel, wir gehen zusammen aus. So, ihr geht gut miteinander um. Er sagt sogar, er liebt dich. Dann gib ihm doch noch eine gewisse Zeit, bis er sein Leben wieder geordnet hat. Im Prinzip. Das glaube ich auch. Ich möchte das jetzt so schnell wieder. Ja, genau. Und das ist falsch. Ja, ist falsch. Sei doch froh, dass ihr jetzt schon oft miteinander Kontakt habt, dass ihr gut miteinander reden könnt. Gib ihm Zeit, wenn du die Kraft dazu hast, und ich glaube, du willst die Kraft dafür auch haben. Ja, möchte ich unbedingt. So, dann lass es doch jetzt einfach mal, dann kannst du wahrscheinlich nur gewinnen. Je mehr du drängst, desto schwieriger wird es, und wenn du ihm wirklich freien Raum lässt, dass er, wie er sagt, sein Leben erstmal ordnet, vielleicht ist es ja dann eure große zweite Chance. Das hoffe ich auch. Also da kann man wirklich nur sagen, übe dich dann noch weiter in Geduld. Die Konstellationen klingen nicht schlecht. Du hast heftige Sachen mitgemacht. Ja, das denkt man ja im Leben nicht, dass ein sowas auch mal erwischt. Man hört, ich habe bei dir so viele Sendungen gehört. Mhm. Da habe ich immer gedacht, ja, was hast du für ein schönes Leben? Mhm. Und dann erwischt es einen doch. Mhm. Aber man ist davor wohl nicht gefeit. Jedem kann sowas im Leben passieren. Absolut, jedem von uns. Mhm, ja. Du bist ja 63, und wie alt ist er? 62. 62. Ein Jahr jünger. Mhm. Also ich würde es so machen, Karin. Auch wenn es vielleicht ein bisschen schwer fällt, aber mahne dich zu Geduld und geh vorsichtig weiter mit der Sache um. Ja? Ja, das versuche ich. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Dankeschön. Vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss, Karin. Tschüss. So, ihr Lieben, und hier habe ich noch Danny, hallo, der Danny. Stimmt das? Ja. Der Danny, 21, hallo. Hi. Um was geht's denn bei dir? Also bei mir geht's um meine Ex-Freundin. Mhm. Ich muss jetzt kurz ausholen, weil wir haben auch nicht noch eine Zeitneid. Mhm. Also die hat letztes Jahr, wir waren 3 Jahre zusammen. Mhm. Letztes Jahr November hat sie Schluss gemacht, von heute auf morgen. Mhm. Und ja, 2 Tage später hat sie gleich einen neuen Freund gehabt. Ach du je. So, dann war es erstmal aus. Bitte? So, und 2-3 Monate später hat sie sich ständig über Internet neu gemeldet auf einmal. Ja. Erzähle ich jetzt bloß mal kurz so, bis wir dann am 3.3. wieder zusammenkamen dieses Jahr. Mhm. So, und 3 Monate später jetzt, dann war wieder Schluss im Juni. Wieder von heute auf morgen. Kein Grund genannt, nix. Mhm. Und jetzt hat sie Blondein. Ja, und die hat sich jetzt, also mir ging es einigermaßen besser, sag ich mal, im August jetzt wieder. Mhm. Nach 2 Monaten dann. Und ja, dann kam wieder ein Brief. Da hat sie dann gesagt, dass sie die alten Geschenke von mir noch hat und unsere Ringe damals und so. Und dass sie unbedingt nicht, also dass sie nicht möchte, dass ich aus ihrem Leben komplett verschwinde und wegen Freundschaft und so. Mhm. Und ich war natürlich so blöd und hab ja gesagt, oder? Ja, und das habe ich jetzt davon. Dann haben wir uns 2-3 Mal getroffen kurz und beim 4., 5. Treffen kam sie dann ja auch nicht mehr. Hm. Ja, und dann war es wohl irgendwie so weg und irgendwie. Was ist jetzt aktuell? Gar nichts. Gar nichts. Was lernen wir daraus? Ich hab im Kopf eigentlich, ich möchte es auch nicht mehr. Weil ich nein, so gar nichts mehr. Bringen. Danny, überhaupt gar nichts mehr. Also, das ist ja ein absoluter Kindergarten. Ein Hin und Her, ein Hin und Her. Lass dich nicht da zum Hampelmann machen. Jetzt ist Schluss, basta, Schluss, aus, nichts mehr, gar nichts. keine Reaktion. Überhaupt nicht mehr auf die Frau eingehen, die sich meldet. Habe ich so einen Kopf hier. Oh, das musst du dir wirklich in den Kopf reinhämmern. Sonst bist du ja wie der absolute Hampelmann für sie. Wenn sie sich jetzt melden würde, ist das Problem. Weißt du nicht, was ich mache? Letztes Mal habe ich mir auch gesagt, ich melde mich nicht mehr. Ja, dann war der Brief drin, habe ich. Ja. Zwei Tage nichts gemacht und dann bin ich doch hingelaufen und habe gesagt, ja. Kein Mitleid. Nicht mehr darf, das geht nicht. Ja? So genau bringt das nichts. Nee, also kein Mitleid für deine Weichheit. Du, da musst du jetzt härter sein. Sage ich dir ganz, ganz eindeutig, auch aufgrund der wenigen Informationen. Mach Schluss und aus, vergiss es. Schau dich nach anderen Frauen um. Ich muss Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Alles Gute, mein Lieber. Tschüss. Ja, danke. In der Technik ist heute Nacht Tobias Linke. Morgen heißt unser Thema, diesen Geruch vergesse ich nie. Welche extreme Geruchserfahrung habt ihr schon gemacht? 1 Uhr Radio 1 live, wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen.